Auf unserem Gartenteich sind Landungsboote die neue Wirklichkeit. Gerade haben sie Kampftaucher zu den Posthornschnecken geschickt, weil zu oft gelacht wurde. Meine baumelnden Füße stören die Spezialoperation. Ohne Betäubung werden sie am Gelenkspalt sehr sauber amputiert. Meine Schreie werden im Wasser zum musikalischen Opfer. Der Froschlaich wartet auf die Oberstimmen. Eine akustische Orientierungslosigkeit breitet sich aus. Einige Torpedos verlieren sich im Schalllabyrinth. Materialfehler und Ermüdungsbrüche. Eine Metamorphose von Eingriff zu Abort. Als ich den Stöpsel ziehe, verschwindet die neue Wirklichkeit im Abfluss.